Ich glaub nicht. Ich hasse euch alle! Thank you. Kirche ist doof. Thank you. bin für den Frieden, Leute. Ist echt wichtig. Yeah! Yeah! Power! Mel! Power! Nuclear! Power! Disco Queen. Ich bin für den Frieden. Mein Wort als Mel. Yeah, Power. Yeah, Power. Massenmedien eine bedeutsame Rolle zu. Dies ergibt sich aus Überzeugung, in der Demokratie sei allen am meisten damit gedient, wenn Fragen von öffentlichem Interesse in freier und offener Diskussion erörtert werden. Es besteht dann die Hoffnung, dass im Kampf der Meinung das Vernünftige die Chance hat, sich durchzusetzen. Auch hier ist natürlich wieder zu bedenken, die Meinung, die sich der einzelne Bürger bildet und beispielsweise in politischen Gesprächen formuliert, kommt nicht in erster Linie aufgrund von Wirklichkeitserfahrung, sondern aufgrund von Wirklichkeitsvermittlung durch die Medien zustande.